Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 903 an Goethe, Weimar, 24. Mai 1803. Ich wünsche Ihnen Glück, dass Sie sich Ihres Stoffs so gut erwehren. Möchten Sie einmal alle diese Schlacken aus Ihrem reinen Sonnenelement herausschleudern, wenn auch ein Planet daraus werden sollte, der sich dann ewig um Sie herum bewegt. Ich habe jetzt auch meine Not mit dem Stoffe anderer Art, denn da ich eben daran bin, ein Wort über den tragischen Chor zu sagen, welches an der Spitze meiner Braut von Messina stehen soll, so drückt das ganze Theater mitsamt dem ganzen Zeitalter auf mich ein, und ich weiß kaum, wie ich es abfertigen soll. Übrigens interessiert mich diese Arbeit, ich will suchen, etwas recht Ordentliches zu sagen und der Sache, die uns gemeinsam wichtig ist, dadurch zu dienen. Mit Cotta ist neulich alles abgetan worden, wie Sie es wünschen. Über den Druck der natürlichen Tochter werden Sie selbst, Frau Mann, seine Instruktionen geben. Elos habe ich die 10 Louisdor auf Cottas Rechnung pränummeriert. Cotta scheint wegen Cellinis bessern Mut zu haben, es sind wenigstens viele Exemplare davon auf Kommission bestellt worden, so dass das Werk doch nun von dem Strom des Handels und der Literatur ergriffen worden. Er hat mir kein Exemplar davon geben können, ich muss mir also eins von ihnen ausbitten. Humboldt hat wieder geschrieben und lässt Sie schönstens grüßen. Es ist ordentlich Krankheit, wie er mitten in Rom nach dem Übersinnlichen und Unsinnlichen schmachtet, so daß Schellings Schriften jetzt seine heftigste Sehnsucht sind. Er wird ihn nun bald selbst zu sehen bekommen und dann wahrscheinlich im Vatikan die Gespräche beim jenaischen Fuchsturm erneuern. Ich zweifle, ob er es lange dort aushalten wird. Hier schicke ich Ihnen einige poetische Fabrikate. Das Siegesfest ist die Ausführung einer Idee, die unser Kränzchen vor anderthalb Jahren mir gegeben hat, weil alle gesellschaftlichen Lieder, die nicht einen poetischen Stoff behandeln, in den platten Ton der Freimäurerlieder verfallen. Ich wollte also gleich in das volle Saatenfeld der Ilias hineinfallen und mir da holen, was ich nur schleppen könnte. Leben Sie recht wohl und bleiben Sie auch nicht zu lange. Zelter, höre ich, reist am 1. Juni von Dresden ab. SCH